Am frühen Freitagmorgen der höllischen Woche wird Danny durch ein lautes metallisches Rumsen geweckt, gefolgt vom Aufheulen eines Wagens mit einem kaputten Auspuff oder gar keinem. Die Uhr auf dem Nachttisch zeigt 2:19 Uhr an. Er steht auf, greift nach der Taschenlampe, die er für einen Stromausfall parat hält, und geht zum vorderen Wohnzimmerfenster. Draußen regt sich nichts, bis auf einen Mottenschwarm, der einen hohen Lichtmast zwischen dem Büro und der Waschküche umkreist. Oak Grove, wo keinerlei Eichen wachsen, schläft tief und fest. Das laute Rumsen hat niemanden bis auf ihn geweckt, weil es für ihn gedacht war. Danny öffnet die Tür nach draußen. Manchmal vergisst er, nachts abzuschließen, aber nach dem Bericht in der Plains Truth und nach Gelberts kleiner Show im Supermarkt wird sich das ändern müssen. Er steigt die Betonstufen hinunter und schaltet die Taschenlampe ein, um nach dem Ursprung des Geräuschs zu suchen. Das dauert nicht lange. Direkt unter dem Milchglasfenster des Bads ist in der Aluminiumhaut des Trailers eine Delle, wobei der nächtliche Besucher wohl eher auf das Fenster gezielt hatte. An der tiefsten Stelle der Delle haftet etwas Rötliches. Danny richtet die Taschenlampe auf den Boden und da liegt auf dem Kies ein Ziegelstein. Der ist in einen mit einem Stück Draht gesicherten Zettel eingewickelt. Danny weiß zwar, was darauf stehen wird, hockt sich aber trotzdem hin und löst den Zettel heraus. Die Nachricht ist kurz und entweder mit schwarzem Buntstift oder mit Filzstift geschrieben. »Hau ab, du verdammter Mörder! Sonst...« Als Danny das liest, ist sein erster Gedanke »Nie im Leben«. Sein nächster ist »Echt jetzt? Ist das ein Film? Bin ich Clint Eastwood?« Als er so um 2 Uhr morgens dasteht, eine Drohung in der Hand und den zur Übermittlung dienenden Ziegelstein vor sich am Boden, kommt es ihm nicht nur vernünftig, sondern geradezu verlockend vor, Manitou zu verlassen. Seine Freundin Becky, eine Freundin mit gewissen Vorzügen, hat ihn abserviert. Die wird die liebe kleine DJ von ihm fernhalten, als hätte er die Beulenpest, und seinen Job hat er auch verloren. Abgesehen davon scheint der halbe Ort an Covid erkrankt zu sein. Vertrieben zu werden wie kein nach seinem Brudermord gefällt ihm zwar nicht besonders, aber der Trailerpark ist auch nicht gerade der Garten Eden. Die Zeit könnte reif dafür sein, es einmal in Colorado zu versuchen. Stevie würde sich bestimmt darüber freuen. Er fragt sich, ob das lärmende Auto, das er gehört hat, wohl der Mustang von Pat Grady war. Gut möglich, aber im Grunde piep egal. Danny geht hinein, um sich wieder ins Bett zu legen, aber vorher schließt er noch die Außentür ab. An seinem letzten Tag als Angestellter des Schulamts von Wilder County räumt Danny Bücher aus dem Lagerraum ins Lehrerzimmer, das praktisch als Büro der Abteilung für Geschichte und Englisch dient. Dort stapelt er die Bücher auf, damit sie an die Schüler verteilt werden können, wenn es im September wieder losgeht. Aber bis dahin ist Danny Coughlin hoffentlich weit weg von Wilder County. Jesse, der im neuen Flügel die Fußbodenleisten gescheuert hat, kommt den Flur entlang gelaufen. Als er Danny vor der Tür der Bibliothek erreicht, sagt er, »Kleine Warnung, der Cop, der vor einer Weile da war, wird gleich wieder aufkreuzen. Der mit dem komischen...« Jesse reibt sich mit 2 Fingern an der Stirn, um Gelberts spitz zulaufende Tolle anzudeuten. »Er hat hinten geparkt.« »Ah.« »Ist die Frau auch dabei?« »Nee, der ist allein.« »Danke, Jesse.« »Der Typ hat sie echt auf den Kieker, was?« »Sobald ich die Bücher da umgeräumt habe, komme ich rüber und helfe dir.« Jesse lässt nicht locker. »Der wird sie doch nicht etwa verhaften, oder?« Danny muss grinsen. »Ich glaube nicht, dass er das kann. Und das macht ihn kirre. Los jetzt, machen wir was aus unserem letzten Tag.«